endlos lange Träume. Dass der Dollar, die USA und das alte Ägypten Träume sind, heißt nicht, dass sie nicht wichtig sind. Im Gegenteil, gemeinsame Träume zählen zu den stärksten und wichtigsten Kräften überhaupt. Dank der Träume, die Menschen miteinander teilen, können sie zusammenarbeiten und gemeinsam Städte, Brücken, Schulen und Krankenhäuser bauen. Diese Träume werden häufig über sehr lange Zeit geträumt, manchmal über tausende Jahre. Menschen sterben, aber ihre Träume leben weiter, weil ihre Kinder, Enkel und Urenkel dieselben Träume träumen. Eigentlich leben wir alle in den Träumen von Toten. Längst verstorbene Menschen aus ferner Vergangenheit haben sich das Geld ausgedacht, das wir heute noch benutzen. Das Gleiche gilt für die Länder, in denen wir leben, und für die Götter, an die wir glauben. Was meinst du? Sollten wir uns nicht mal ein paar neue Träume ausdenken? Dann könnten unsere Nachfahren später in unseren Träumen leben.